Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Dreiundzwanzigste Folge: Die Reise in die Erinnerung. Der Fotograf Christian Steiner über Wladimir Horowitz während der Aufnahmen im September 1985. Er kam in glänzender Stimmung ins Studio. Er merkte, dass er in guter Form war, und wann immer ihm etwas ganz besonders gelang, hob er die eine oder andere Hand, so sie nicht beschäftigt war, triumphierend in die Höhe. Es war sehr anrührend. Der Fotograf, selber ein versierter Pianist, war besonders beeindruckt, als Horowitz das Impromptu B-Dur, Opus 142, Nummer 3 von Franz Schubert spielte. Thank you. Thank you. Franz Schubert, En Pointu, B-Dur, Opus 142, Nummer 3, aufgenommen im September 1985. Horowitz spielte das themengebende Andante, der à la Breve-Vorschrift entsprechend, in einem fließenden Tempo und nicht, wie etwa Radulupo oder Andras Schiff, in einer stockenden, espressivo-beschwerten Adagio-Gangart aus der Perspektive der Musik von Gustav Mahler. Was die Eleganz der Passagen angeht, das Leuchten und Changieren der Farben oder in der letzten der fünf Variationen die Lineaturen der linken Hand, so übertrifft er selbst die legendäre Aufnahme von Arthur Schnabel. Dabei werden die Proportionen der Formteile genau gewahrt. Die Beobachtung des Fotografen Christian Steiner, dass Horowitz nach gelungenen Passagen triumphierend die Hand reckte, könnten den oft formulierten Verdacht nähren, Horowitz sei es weniger um die Musik als um die überwundene Schwierigkeit gegangen. So einfach steht es allerdings nicht. Zu fragen ist, was auf dem Podium geschieht, was es eigentlich heißt, zu spielen. Im Konzert wird nicht interpretiert, sondern gespielt. Igor Strawinsky sagte einmal über Leonard Bernstein, dass er beim Dirigieren die Aufführung einer Aufführung vorspiele. Etwas Ähnliches ist bei vielen Pianisten zu beobachten, bei einigen, wie etwa bei Alfred Brendel, das Mienenspiel eines die Musik entbindenden Schmerzensmannes, bei anderen die Pose dramatisch hochgerissener Hände. Dieses Schauspiel des Spiels, das Histrionische, war Horowitz völlig fremd. Sein Körper blieb ruhig, sein Gesicht fast regungslos. Er konnte ein Forte fortissimo donnern, ohne dass die Bewegungen der Arme oder der Schultern zu sehen waren. Er ging ganz und gar auf im Spiel, im Versuch, den ins Werk eingesenkten Zauber oder Schauer zu erwecken. Und gerade weil er spielte, geriet jede Aufführung anders. Sie klang nie so, wie sie auf einer seiner Schallplatten geklungen hatte. Thank you. Das war noch einmal aus Franz Schuberts Impromptu B-Dur, Opus 142, Nummer 3, mitgeschnitten am 17. November 1985 in Mailand bei seinem dritten Konzert nach seiner 20 Monate langen Konzertpause. Anders als in der fließenden Studioaufnahme gibt es hier, verstärkt durch die Direktheit der Aufnahme, kraftvollere Akzente, jähe Beschleunigungen und stärkere Beleuchtungen von Details. All dies zeugt von der Spontaneität seines Musizierens. Nach den Dreharbeiten für den TV-Film The Last Romantic in den beiden letzten Aprilwochen 1985 war bei Horowitz jener Spieltrieb, den das Kind und der Künstler gemeinsam haben, wieder erwacht. Er willigte ein, im Oktober und November je zwei Konzerte in Paris und Mailand zu geben. Der letzte Auftritt in der französischen Metropole lag 34 Jahre, der letzte in Mailand ein halbes Jahrhundert zurück. Für seine Programme wählte er Werke, die er im September aufgenommen hatte. Darunter befanden sich zwei Sonaten von Scarlatti, Robert Schumanns Kreisleriana, Liszt's Impromptu in Fis-Dur und die Walz Oubliée, Schuberts Impromptu in B-Dur und Karl Tausigs Bearbeitung von Schuberts Marsch Militär in Des-Dur. Seine Konzerte eröffnete er mit Domenico Scarlatti, den Sonaten in H-Moll, Kirkpatrick 87 und in E-Dur Nummer 135. Die H-Moll-Sonate gehörte zu den frühesten langsamen Sätzen Scarlattis. In diesem schlichten, kargen Stück entführte Horowitz seine Hörer, wie mit den Masurken von Chopin, in die Schattenwelten des Melancholischen. Der fahlen Meditation ließ er die filigran-graziöse Sonate in E-Dur folgen, mit dem für ihn typischen, federnden Jeu parlé. Thank you. Domenico Scarlatti, die Sonaten in H-Moll, Kirkpatrick 87 und in E-Dur, Kirkpatrick 135. Diese beiden Sonaten und eine weitere in E-Dur, Kirkpatrick 380, sollte er in 20 seiner insgesamt 27 Konzerte spielen, mit denen er seine Karriere zwischen 1985 und 1987 ausklingen ließ. Als Horowitz am 26. Oktober 1985 in Paris spielte, hatten die meisten Konzertbesucher, so berichtete der französische Kritiker Max Marseille, das Gefühl, dass ein alter Freund zurückgekehrt sei. Er spielte alle Werke voller Poesie. Einige falsche Noten am Beginn von Schumanns Kreisleriana verrieten, dass Horowitz ein wenig nervös war. Im zweiten Recital am 2. November musizierte er sehr viel entspannter. Unter den Hörern des zweiten Konzertes befanden sich viele Musiker, vor allem Pianistenkollegen. Martha Argerich, Christian Zimmermann, Michel Béroff, Jean-Philippe Collard, Nelson Frère, der Flötist Jean-Pierre Rampal, eine große Schar junger französischer Pianisten, ebenso wie zahlreiche aus aller Welt angereiste Kritiker. Joachim Kaiser, der Horowitz wenige Wochen zuvor im Studio erlebt hatte, schrieb: Was immer Platten und Fernsehfilme vermögen, Horowitz leibhaftig im Konzert zu hören, ist ein Erlebnis schlechthin anderen Ranges. Denn der Künstler, man kann das manieriert nennen, stellt für jedes Werk eine andere Klangaura her, verändert also unendlich oft Ton, Atmosphäre, Stimmung. Bei Franz Liszt, Petrarca-Sonett, Vals oublié, spätes Empruntu, blieb nichts mehr zu wünschen. Sie hören das späte Empruntu von Franz Liszt wieder in einer Studioaufnahme und in einem Konzertmitschnitt. Thank you. Franz Liszt, Impromptu Fistur. Die erste Fassung ist im Studio entstanden, die zweite am 17. November 1985 beim ersten der Mailänder Konzerte. Paradoxerweise ist es die in ein sanftes Sfumato gehüllte Studioaufnahme, welche der klanglichen Aura eines Konzerts näher kommt als der viel direktere Mitschnitt. Zu bedenken ist allerdings, dass auch ein Mitschnitt eine technische Reproduktion ist und je nach Position der Mikrofone nicht dem Klangeindruck im Saal entsprechen muss. Wie der Hörer in der zweiten Reihe oder in der 20. den Klang erlebt, entzieht sich der Reproduktion. Als der Kritiker Howard Klein von der New York Times den Pianisten bei der Probe vor seinem Comeback anno 1965 gehört hatte, sagte er voller Staunen über die Farbigkeit des Spiels: Mr. Horowitz, man kennt Sie nicht, Ihre Platten werden Ihnen nicht gerecht. Diesen Eindruck hatten viele, die Horowitz erstmals im Konzert erlebten. Die klangliche Aura, von der Joachim Kaiser sprach, ist eben gebunden an das, was bei jeder technischen Reproduktion hinfällig wird, an das Hier und Jetzt. Damit ist nicht ein von der Komposition abgelöster, verselbstständigter Klang gemeint, sondern ein aus dem Sinnzusammenhang entwickelter Klang. Gerade die späten Aufnahmen lassen erkennen, wie sehr sich Horowitz um klangliche Differenzierungen bemühte. Er hat immer wieder betont, dass jeder Komponist seinen eigenen Ton besitzt, der eine spezifische Technik erfordert. Schubert verlangt einen anderen Ton, einen anderen Klang als Schubert in der Bearbeitung von Liszt oder von Karl Tausig. Bei seinem Arrangement von Schuberts Marsch Militär hat Tausig die Musik virtuos aufgezäumt. Horowitz sichert dem Stück den ironischen Reiz eines Zitats. Durch sein maßvolles Tempo, sein sonores Akkordspiel und den beinahe mokant distanzierten Gestus des Vortrags. Dieser Vortrag wendet sich an jene Erlebnisweise, die sich an Übertreibungen, an großen Gästen, an Überspanntheiten ergötzt und den Kultnamen Camp bekommen hat. Franz Schubert, Marsch Militär d'Estour in der Bearbeitung von Karl Tausig mit typischer Horowitz-Würze in der Coda, mit gewaltigen akkordischen Ballungen. Unendlich viel sublimer als die Schubert-Bearbeitung von Karl Tausig sind die Paraphrasen von Franz Liszt, die ebenfalls ins Zentrum seines Repertoires rückten. Liszt war, neben Hector Berlioz und Nikolai Rimsky-Korsakow, einer der ersten Erkunder des Klangs. Durch seine europäische Karriere wurde er zu einem Durchkreuzungsphänomen, gegensätzlichen Einflüssen sich aussetzend oder hingebend. Der Musik Chopins, dem Belcanto mit seinen ornamentalen Elementen, dem Pathos Richard Wagners, der Rhetorik Verdis, der sogenannten Zigeunermusik und den Komponisten, die er transkribierte. Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Schubert, Bellini, Donizetti, Berlioz, Verdi und Wagner. Auch wenn durch Anverwandlung etwas Eigenes entstand, so blieb Franz Liszt immer im Ausdrucks- und Klangbereich der jeweiligen Komponisten. Ob er die Sinfonien von Beethoven, ungarische Zigeunerweisen oder Lieder oder Walzer von Schubert transkribierte, Horowitz hat den Geist Franz Schuberts aus den Händen von Liszt empfangen, als er in den letzten Jahren seiner Laufbahn zwei der Walzcaprices aus den Soirées de Vienne spielte. Aus seinem zweiten Mailänder Konzert von 1985 hören Sie die Walzcaprice Nummer 6. Horowitz beschließt sie mit einer eigenen, anmutig zärtlichen Coda, so als wolle er einem Traum nachlauschen. Thank you. Franz Liszt, Walzkaprice d'après Schubert, Nummer 6. Als Joachim Kaiser diese Paraphrase hörte, hatte er den Eindruck, als erinnere sich ein nostalgischer Impressionist ans alte Wien. Er beschrieb damit eine sentimentalische Erlebnisweise, die von der amerikanischen Essayistin Susan Sontag als Camp beschrieben worden ist. Es ist der Genuss des kunstvollen Zelebrierens dessen, was nicht mehr für zeitgemäß gilt und doch ersehnt wird. In ihren Anmerkungen zu Camp weist Susan Sontag darauf hin, dass Camp-Kunst primär dekorativ ist, weil sie Form und Stil auf Kosten des Inhalts betont. Es gibt alte Filme und Kleider, Romane und Schlager, die campy sind. Klassische Musik kann insofern nicht campy sein, weil sie nie dekorativ ist und keinen Inhalt hat. Die romantische Oper aber und die Diva hatten eine unwiderstehliche Anziehungskraft für den Camp-Geschmack. Zu Camp gehören auch doppeldeutige oder ironische Gesten, die neben dem einfachen Charakter der Mitteilung einen Hintersinn oder einen Subtext für Kenner in sich tragen. Typisch Camp ist jene sublime Extravaganz, mit der Horowitz etwa die Masurken von Chopin zelebrierte. Sie hören die Masurken in Cis-Moll Opus 63 Nummer 3 und in F-Moll Opus 7 Nummer 3, die er im Winter 1985 bei seinen Konzerten in Paris und in Mailand spielte. Thank you. Frédéric Chopin, die Mazurken in Cis-Moll, Opus 63, Nummer 3 und in F-Moll, Opus 7, Nummer 3, mitgeschnitten bei einem Konzert im Mailänder Teatro alla Scala am 17. November 1985. Im Mittelpunkt der Konzerte, mit denen der 82-Jährige sein viertes Comeback gab, standen Robert Schumanns Kreisleriana. Wladimir Horowitz hatte den Zyklus erstmals 1968 gespielt und 1969 aufgenommen. Bei der Veröffentlichung der ersten Aufnahme muss es die Eifersucht von Arthur Rubinstein, dessen Einspielung gleichzeitig herausgebracht wurde, zum Glühen gebracht haben, dass Horowitz nicht nur als Virtuose, sondern auch als Interpret zum Sieger des imaginären Duells ausgerufen wurde. Nicht als Virtuose, wohl aber als Poet triumphierte Horowitz mit seiner zweiten Aufnahme über sich selber. Während der Arbeit im Studio sagte er gegenüber Joachim Kaiser, er habe die Kreisleriana früher zu schnell gespielt. Das ist keine euphemistische Umschreibung dafür, dass er sie nicht mehr so glühend und schwungvoll spielen konnte wie früher. Auch in der Aufnahme des 82-Jährigen finden sich Momente fantastischer Exuberanz. Aber mehr als zuvor bringt er mit den raunenden Innenstimmen die schizophrenische Poesie dieser Musik zur Geltung. Als er in einem Interview nach seiner Liebe zu Schumann gefragt wurde, kam Wanda seine Antwort zuvor. Sie rief, weil er genauso verrückt ist, wie Schumann es war. Das mag bissig böse verletzend klingen, doch dienten solche Szenen einer stürmischen Ehe wohl der Entlastung und der Befreiung. Kaiser berichtet, er habe Horowitz darauf aufmerksam zu machen gewagt, dass Schumann im Mittelteil des ersten Stücks eines seiner Eichendorff-Lieder zitatweise anklingen lässt, den Beginn von »Auf einer Burg« mit dem Vers »Eingeschlafen auf der Lauer«. Sogleich deutsch redend zitierte Horowitz weiter »Oben ist der alte Ritter«. Ob junge deutsche Schumann-Spieler, so fragte Kaiser rhetorisch, Eichendorff auch auswendig kennten? In seiner zweiten Aufnahme sind die Tempi in den langsamen Sätzen geringfügig rascher, dafür bedächtiger in den Agitato- und Presto-Stücken. Für das erste kurze Stück, Vortragsvorschrift äußerst bewegt, Agitatissimo, nimmt er sich 17 Sekunden mehr Zeit als in der ersten Aufnahme. Das dritte, sehr aufgeregt, dass er zunächst Molto Agitato in 3 Minuten und 36 Sekunden gespielt hatte, dauert nun 5 Minuten. Das siebte, sehr rasch, mit seinen drängenden Bässen und seinem barockisierenden Wurf steigert er in einen fantastischen Sturm. Dadurch bekommen die träumerischen Akkorde des Nachklangs den Charakter der Verklärung. Im Finalsatz mit den manischen Verrückungen der Bässe ist, mehr als in der ersten Aufnahme, seine Kunst der Dissoziation zu erleben. Die gewaltige Steigerung im Innenteil bekommt die Gewalt einer nächtlichen, einer fantastischen, einer nekromantischen Fantasie. Thank you. Thank you. Thank you. Robert Schumann, Kreisleriana, aufgenommen im September 1985. Horowitz hat Schumanns Opus 16 in den letzten 3 Jahren seiner Karriere 8-mal gespielt, also in jedem dritten seiner 27 Konzerte. Der Ton der Berichte über seine Recitals in Paris und in Mailand verrät, dass er selbst dann, wenn er kritisiert wurde, jenseits aller Kritik stand. Die Kritikerin von Le Matin berichtete schwärmerisch über das Erlebnis eines lebenden Mythos. Ein italienischer Kollege schrieb, Horowitz sei größer als eine Legende. Wie alle Gebrauchsmythen wurde auch diese Legende sorgsam ausgeschmückt und gepflegt. Nach seiner Rückkehr in die USA und einem Konzert in der Carnegie Hall am 15. Dezember 1985 begannen die Vorbereitungen zu einem brillant inszenierten historischen Ereignis, der Rückkehr in sein Heimatland. Als Peter Gelb mit dem Vorschlag an ihn herantrat, 60 Jahre nach der Emigration in seine Heimat zurückzukehren, im Anschluss daran auch an die Stätten seiner ersten Erfolge im Westen, nach Berlin und Hamburg, hatte Horowitz zur Bedingung gemacht, von der russischen Regierung eingeladen zu werden. Das politische Klima war, dank Michail Gorbatschows, Glasnost und Perestroika, frühlingshaft heiter. Nach der zustimmenden Antwort begannen die Verhandlungen mit Goskonzert, der staatlichen sowjetischen Konzertagentur. Horowitz, der aus Russland geflohen war und lange in der Angst gelebt hatte, dorthin zurückkehren zu müssen, erklärte gegenüber Journalisten, »Ich habe mein Russland nie vergessen. Ich erinnere mich an den Geruch, wenn der Schnee schmilzt und der Frühling naht. Ich musste nach Russland zurückkehren, bevor ich sterbe. Es bringt eine aristotelische Einheit in mein Leben, wie eine Coda in der Musik. Es ist die richtige Zeit, zurückzugehen.« Über einen Staatssekretär in Washington hatte Peter Gelb Kontakt mit dem amerikanischen Botschafter in Moskau, Arthur Hartmann, aufgenommen. Gelb erkundigte sich, ob die Botschaft für die Zeit des Besuchs als Hotel Horowitz dienen könne. Über die Wünsche des Gastes ein paar Zeilen von Harold C. Schoenberg. Sein Schlafzimmer musste schwarze Vorhänge haben. Er durfte nicht vor Mittag gestört werden. Der Botschaftskoch musste wissen, wie das Essen zuzubereiten wäre. Ein Videorekorder im Schlafzimmer war unverzichtbar. Die vollständige Liste war zwar nicht so umfänglich wie die Encyclopaedia Britannica, aber einschüchternd genug. Leicht irritiert, aber hilfswillig, setzte Hartmann all seine Kontakte zu den diplomatischen Vertretungen in Moskau ein und bat um Mithilfe. Der italienische Botschafter sagte zu, den frischen Spargel einfliegen zu lassen, den Horowitz verlangt hatte. Der britische Botschafter hatte sich um die Seezungen aus Dover zu kümmern, die 4-mal wöchentlich herbeigeschafft wurden. Mitglieder der amerikanischen Botschaft trugen T-Shirts mit der Aufschrift Dover Soul Airlift, Dover Seezungen Luftbrücke. In den führenden Zeitungen, in der Pravda wie in der Izvestia, wurde das Konzert nicht angekündigt. Tichon Krennikow, der Vorsitzende des sowjetischen Komponistenverbandes, erklärte, man betrachte Horowitz als amerikanischen Pianisten. Und weil die Amerikaner einen Militärschlag gegen Libyen geführt hatten, wurde ein Dinner, das in der italienischen Botschaft für Horowitz gegeben wurde, von den Kulturbürokraten boykottiert. Umso enthusiastischer wurde er von den Moskauer Musikfreunden gefeiert, insbesondere von den Studenten des Konservatoriums, die am 18. April zuhören durften, als er das Konzert probte. Horowitz begann es wieder mit einer Sonate von Domenico Scarlatti, der Edo-Sonate Kirkpatrick 380. Thank you. Mit der Edo-Sonate Kirkpatrick 380 begann Horowitz am 20. April 1986 sein Konzert im großen Saal des Moskauer Konservatoriums. Das erste große Werk war Mozarts Sonate in C-Dur, Köchel-Verzeichnis 330. Die weitere Abfolge des Programms hatte er mit David Dubal, den er ob seiner umfassenden Kenntnis des Klavierrepertoires schätzte, diskutiert. Mit 3 Scarlatti-Sonaten konnte er sich einspielen und, wie er wusste, das Publikum überraschen und verzaubern. Nach der Mozart-Sonate, so sagte er, müsse er dem Publikum russische Musik bieten. Erst 2 Preludes von Rachmaninow, dann 2 Etüden von Skriabin. Seine Idee, zuerst das G-Moll-Prelude Opus 23 Nummer 5 zu spielen, wurde ihm von Dubal mit dem Argument ausgeredet, es sei zu Tode gespielt worden. Da Wanda dem Ratschlag Dubals folgte, entschied er sich für die impressionistisch schillernden Prelüde in G-Dur Opus 32 Nummer 5 und in Gis-Moll Opus 32 Nummer 12, die er in den Farben des Regenbogens leuchten ließ. Thank you. Sergei Rachmaninow, die Prälude in G-Dur, Opus 32 Nummer 5 und in Gis-Moll, Opus 32 Nummer 12, aufgenommen am 20. April 1985 in Moskau. Unmittelbar darauf liest Horowitz mit geradezu rattenfängerischer Dramaturgie die Klangtürmungen der Etüde in Cis-Moll, Opus 2 Nummer 1 von Alexander Skriabin folgen. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er den Encores. Duval zitiert den Pianisten in seinem Buch Evenings with Horowitz: »Ich brauche noch ein gutes Encore. Ich spiele am Schluss die Rachmaninow-Polka. Sie dauert etwas mehr als 4 Minuten. Die erste Zugabe ist Schumanns Träumerei. Die muss ich spielen, das Publikum erwartet das Stück. Aber dazwischen brauche ich ein Stück, das brillant und kurz ist.« Nach einer Weile verfiel David Duval auf Moritz Moskowskis Étincelle. Horowitz wehrte ab. »Ich kenne es nicht mehr. Nein, ich habe nicht einmal mehr die Noten. Ich weiß nicht, wo die Musik ist.« Als Duval insistierte, »Maestro, Sie werden es so geschmeidig spielen wie Seide«, behauptete Horowitz, dass er das Stück einfach nicht mehr in den Fingern habe. Damit war die Diskussion beendet. Duval konnte nicht mit nach Moskau reisen. Als er das Konzert im Fernsehen verfolgte, der Vertrag für die TV-Übertragung und die Aufnahmen sicherten dem Pianisten eine Gage von 2,5 Millionen Dollar, merkte er einmal mehr, dass Horowitz sich auf die Dramaturgie der Effekte verstand. Er ließ Moskowskis Funken stieben, Étincelle. So groß war der Erfolg, dass er sie fortan auch bei seinen Konzerten in Berlin, Hamburg, Tokio, im Weißen Haus, Amsterdam und Wien spielte. Thank you.